Am 2. Dezember fand in der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner die Veranstaltung zum Gedenken an den großen Führer Generalissimus Kim Jong-il statt. An dieser Veranstaltung zu seinem 5. Todestag nahmen der Rektor, die Lehrer, Studenten und Aspiranten der Hochschule teil. Durch Erläuterungen und künstlerische Darbietungen stellten die Aufführenden die glänzende Führung und die heißen Fürsorgen von Kim Jong-il dar, der die koreanische Hochschule als den einzigen Stützpunkt für die Heranbildung der Angehörigen der neuen Generation des Generalverbandes der Japan-Koreaner betrachtet und sie klug geleitet hatte.